Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit Moser. You wanna see me beat that down? Dominik Heimspiel. My nigga Everclear, the Joker, and Lil' Jim from the Breakout, so I'm pop. Heimspiel. Zeig's uns und der ganzen Sputnik-Zone. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Mosa. I just wanna fuck. Sputnik Heimspiel. Dein DJ on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Moser. Yeah.

talking shit is not my style. Time to wake up, so I'm again. Yes, you know, direct shit. Point to the look, to the ticket. Drop the next down, get a molly box. Don't let Zeig's uns und der ganzen Sputnik-Zone. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Moser. Proclamation with MCs, approach with slang is dead. Am I the runner to the wall and bang your head? I push a force, my force, you're doubting. I make the devil's power to the cork, this mountain. Fire!